leide nicht. Ich rufe ja, die Kind ist Pflicht, denn meine Mutter steht in meiner Macht. Du wirst um dein Glück gebracht, wenn ich dich hier in Händen ließe.